dasselbe, ich denke an dich. Jeden Tag dasselbe, ich vermisse dich. Nacht für Nacht träume ich von dir. In meinen Träumen bist du ganz nah bei mir. Ich hab dich verloren in meinen Gedanken. Die Zeit ist vergangen, ich muss dich jetzt fangen. Wir haben geredet und haben gelacht, doch du hast über mich nur nachgedacht. Komm zurück zu mir, ich lieb dich noch, ja, du gehörst zu mir. Komm zurück zu mir, ich verändere mich, das verspreche ich dir. Komm zurück zu mir, ich lieb dich noch, ja, du gehörst zu mir. Komm zurück zu mir, ich verändere mich, das verspreche ich dir. Wächst Tag für Tag, daran merk ich, wie sehr ich dich mag. Ich hab alles auf schwarz gesetzt und hab damit nur dein Herz verletzt. Alles, was ich denke und auch tu, ohne dich komm ich nicht zur Ruhe. Ich spüre diesen Schmerz, als würde ich verbrennen. Ich kann dir nicht zeigen, wie sehr ich an dich häng. Wie sehr ich an dich hänge. Komm zurück zu mir, ich lieb dich noch, ja, du gehörst zu mir. Komm zurück zu mir, ich verändere mich, das verspreche ich dir. Komm zurück zu mir, ich lieb dich noch, ja, du gehörst zu mir. Komm zurück zu mir, ich verändere mich, das verspreche ich dir. Komm zurück zu mir, ich lieb dich noch, ja, du gehörst zu mir.